Namo Bense Shikya Muni Fo. Namo Bense Shikya Muni Fo. Namo Bense Shikya Muni Fo. Namo Dase Bhagavato Arahato Samma Sambuddhase. Namo Dase Bhagavato Arahato Samma Sambuddhase. Namo Dase Bhagavato Arahato Samma Sambuddhase. So, wir sind bei der Antwort von der zweiten Frage, die der weise Subhuti gestellt hat. Wieso bleibt ein Bodhisattva, ein Mann oder eine Frau aus guter Familie, in der er oder sie Vertrauen hat? Und die Antwort ist, er bleibt bei Ausüben von den Vollkommenheiten, angefangen mit Dana. Warum Dana ist Anfang von allen Vollkommenheiten? Der Shantideva sagt in Bodhicharya Avatara, wenn man alles gegeben hat, ist man ein Buddha. Parityaga, wenn man Parityaga machen kann, wenn man alles aufgegeben hat, hat man dann alles bekommen. Indem wir nicht alles aufgeben können, dann haben wir noch etwas, was fehlt. Das ist die Logik da. Eigentlich nach der Lehre von Pragyaparamita, wenn man eine Vollkommenheit zur Perfektion vollgebracht hat, hat man auch die anderen zur Perfektion vollgebracht hat, weil die Vollkommenheiten sind eigentlich alle zusammen. Wenn man Freigebigkeit üben kann, kann man auch Moralität üben, kann man auch Toleranz üben, Virya üben, Samadhi üben und Weisheit üben. Warum? Sehr wichtig zu verstehen. Weil man übt die Vollkommenheiten, um die Leerheit zu erfahren. Und Leerheit ist die Fülle. Deswegen die Vollkommenheiten heißen Vollkommenheiten, indem uns in die Fülle führen. Fülle ist nicht in diesem Ufer, sondern auf dem anderen Ufer, in dem Ufer von dem, das nicht entsteht und nicht vergeht. Da ist die Fülle. Also wenn man Fülle von Wohltätigkeit oder Freigebigkeit erreicht hat, hat man auch erreicht, hat Fülle von allen anderen. Deswegen, wir sollen verstehen, dass bei erster Vollkommenheit alle anderen sind schon eingeschlossen. Und warum übt der Bodhisattva diese Vollkommenheiten? Wir haben schon gesagt, er übt die Vollkommenheiten, damit er mit der Wahrheit in Einklang kommt. Und die Wahrheit ist frei von Geiz, deswegen übt er Dana. Ist frei von Nicht-Moralität, deswegen gibt er Moralität und so weiter. Also, erster Grund, dass der Bodhisattva die Vollkommenheiten gibt, ist, dass er die Hindernisse dadurch beseitigt. Hindernis von Dana, von Freigebigkeit ist Geiz. Und alle andere Vollkommenheiten übt man, dass man auch die anderen Hindernisse beseitigt. größte Hindernis ist Hindernis von Verblendung, und das kann man nur durch Weisheit beseitigen. Wenn man durch Weisheit Verblendung beseitigt hat, hat man auch alle anderen Hindernisse beseitigt. Das ist dann der erste Grund. Zweiter Grund ist, indem der Bodhisattva Vollkommenheiten übt, er kommt näher und näher zu Nirvikalpa Jnana. Was heißt das, Nirvikalpa Jnana? Was ist Vikalpa? Vikalpa ist Unterscheidung. Unterscheidung basiert auf was? Auf das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Das bin ich nicht. Das will ich, das will ich nicht. Das existiert nicht. Alle diese Sachen heißen Vikalpas. Nach der Lehre von Mahayana, unsere Samsara besteht aus Vikalpas, nichts anderes. Wovon kommen die Vikalpas? Die Vikalpas kommen von der Vorstellung, dass die Sachen haben eigene Existenz. Svabhava. Dass die Wesen und das, was die Wesen erfahren, haben eigene Existenz. Svabhava. Wenn man Nisvabhava versteht, das heißt, wenn man versteht, dass es überhaupt in unseren Erfahrungen kein Selbstexistenz existiert, versteht man auch Nirvikalpa Jnana. Das heißt, Wissen ohne Unterscheidung. Und indem der Bodhisattva die Vollkommenheiten übt, er adaptiert sich an dieses Wissen. Nicht unterscheidende Wissen. Er kommt immer nahe zu diesem Wissen. Und dieser Wissen ist die Grundlage für was, Tutu? Für Zustand von, was erreicht so ein Buddha? Sarva Akara, Sarva Gyata. Er erreicht Allwissen in allen Aspekten. Wie kann er Allwissen in allen Aspekten erreichen? Tutu muss sehr gut verstehen. Wie? Auf Grundlage von diesem Nirvikalpa Jnana. Wenn man Nirvikalpa Jnana übt, der Bewusstsein wird so wie was? So wie ein Spiegel. Er nur spiegelt die Sachen. Wie sie wirklich sind. Ohne Schätzung. Ohne Unterscheidung. Wenn man ein Buddha wird, dann diese unterscheidende Bewusstsein wird in Spiegelbewusstsein verwandelt. Indem man sieht alles, wie es wirklich ist, ohne sich an Unterscheidungen zu stützen. Das ist Zustand von Buddha. Das ist Zustand von Allwissen in allen Aspekten. Der Arahat bekommt auch Allwissen. Indem er weiß, die Ursachen für Wiedergeburt sind nicht mehr da. Und indem die Ursachen für Wiedergeburt nicht mehr da ist, es gibt keine Möglichkeit, dass ich wiedergeboren werde nach dem Tod. Das sieht der Arahant sehr klar. Aber er sieht nicht alle Aspekte von Allwissen. Warum sieht er alle Aspekte von Allwissen nicht? Weil er hat noch was? Vasanas. Er hat noch die Imprägnation von Bewusstsein durch vergangene Erfahrungen, weil er nicht die Vollkommenheiten bis zu Ende geübt hat. Deswegen er hat noch er erzeugt nicht mehr Karma, aber er hat Einfluss von früheren Karma noch. Der Buddha ist ein mit dem Körper von Dharma. Wer Dharma sieht, sieht den Buddha. Wird gesagt, warum? Weil er auch frei ist von allen Einflüssen von früheren Erfahrungen. Er einfach spiegelt nur die Sachen, wie sie wirklich sind. Ist das klar, Tutu? Wenn man Vollkommenheiten übt, in dem, wie wir gesagt haben, er beseitigt die Hindernisse, er passt sich an diesen Zustand von Spiegelweisheit, dass er spiegeln kann die Sachen ohne Schätzung auf Grundlage von früheren Erfahrungen, wie sie wirklich sind. Das ist Soheit. Er sieht alles von Soheit. Deswegen heißt er Tathagata. Tathagata ist einer, der gekommen ist in Soheit und gegangen ist in Soheit. Deswegen heißt er Tathagata. Julai. Julai, Juchi. Er geht in Soheit und er kommt in Soheit. Alles, was er erfährt, ist nur Soheit. Er nur spiegelt die Sachen. Wie kann er nur die Sachen spiegeln? Indem er frei ist von vergangenen, von Einfluss von vergangenen Erfahrungen. Alles, was eigentlich die Wesen erfahren in der Welt, ist durch Vergangenheit bestimmt. Die verschiedene Triebungen des Geistes sind nicht Triebungen des Geistes und von Gemüt durch jetzige Erfahrung. Es sind Triebungen des Geistes und Gemüt durch vergangene Erfahrungen. Alle die unheilsamen Zustände des Geistes entstehen nicht durch Kontakt mit jetzigen Objekten, sondern durch Kontakt mit vergangenen Erfahrungen. Deswegen, die Wesen leben alle in einer kleinen eigenen Welt, in der sie alles erleben durch ihre eigene Vergangenheit. So sind sie von Objektivität sozusagen, obwohl sie glauben, dass sie das objektive Erfahrung, sie sind von Objektivität getrennt. Aber können sie das nicht sehen? Warum? Weil sie die Vollkommenheiten nicht üben. Wenn man Vollkommenheiten übt, dann kommt man näher zu diesem Zustand von Sein in der Gegenwart. Weil alle Vollkommenheiten sind eigentlich auf Achtsamkeit, auch Wissensklarheit basiert. Ohne Achtsamkeit und Wissensklarheit kann man nicht die Vollkommenheiten üben. Und natürlich, diese Wissensklarheit und Achtsamkeit ist auch auf Vertrauen basiert und auf Bemühungen basiert, alle diese positive Eigenschaften eigentlich kommen zusammen in Praxis von Vollkommenheiten. Die lassen sich nicht trennen. Wir sprechen von 6 Vollkommenheiten. Eigentlich gibt es alle positive Zustände von Geistes sind mit Vollkommenheiten verbunden. Alles Heilsames ist mit Vollkommenheiten verbunden. Alles Unheilsames ist durch Anhaften an unterscheidende Denken verbunden. Und die Vollkommenheiten sind Vollkommenheiten, indem sie mit Nirvikalpa Jnana, mit Weisheit ohne Unterscheidung verbunden sind. Wenn man die Vollkommenheiten übt, dann sieht man oder versucht man zu sehen, die Lage, wie sie wirklich sind, abgesehen davon, wer der Täter ist, wer der Denker ist, wer der Empfinder ist, was der Tat ist und was das Resultat von der Tat ist. Man einfach sieht Tat und Resultat, sieht nicht ein Täter und einer, der von dieser Tätigkeit dieses Resultat bekommt. Dazu braucht er dann, was ist die Grundlage für nicht unterscheidende Weisheit? Die 3 Samadhis. Samadhi von Animitta. Was heißt Samadhi von Animitta? Wu Xiang Ting, Tutu. Samadhi ohne Zeichen von dem Objekt, ohne Abbildung von dem Objekt. Xiang, Wu Xiang Ting. Dann Apranihita Samadhi heißt Samadhi ohne Wunsch. Und Shunyata Samadhi, Samadhi von Leerheit. Der Bodhisattva, der Vollkommenheiten übt, warum er kann Wohltätigkeit ausüben ohne Beachtung von äußeren Anschein, indem er nicht, weil er Vollkommenheiten übt, er hängt nicht an die Merkmalen von den Dingen, an die Abbildungen. Er hat keine Wünsche, indem er übt, damit er mit Wahrheit in Einklang kommt. Und indem er Leerheit versteht. Was heißt Leerheit? Leerheit heißt Abwesenheit von einem Ichheit, Person, Wesens und individuelle Seele. Ist das klar? Wenn es kein Ich gibt, dann gibt es auch nichts, was dem Ich gehört. Und das, was keinem Ich gehört, das ist eben Leerheit. Dieser Zustand der Dinge, dann, weil der Bodhisattva übt die Vollkommenheiten, er übt sich und passt sich an diesen Zustand der Dinge. Deswegen, er passt sich an Weisheit. Welche Weisheit? Weisheit von Soheit. Indem er sich anpasst an Weisheit von Soheit, was macht er dann noch in Ausübung von Vollkommenheiten? Er erfüllt seine Geliebte. Hm? Welche Geliebte? Ich bringe alle Wesen in Nirvana ohne Rest. Hm? Ich entferne alle Unreinheiten des Geistes, nicht nur meine, sondern von allen Wesen. Hm? Ich lerne alle Dharmas, nicht nur die Dharmas, die nötig sind, um Arahat zu werden, sondern alle Dharmas. Deswegen der Bodhisattva lernt auch, die Sprachen, Grammatik, Logik, Linguistik, lernt auch Medizin, so wie Tutu. Warum lernt der Bodhisattva Medizin? Manling kann erklären. Weil durch Medizin versteht man am klärsten die Ursache und Wirkung. Wenn wir die Ursache von Krankheit ist nichts anderes als schlechte Wandel. Die Ursache von Gesundheit ist richtige Wandel. So kann der Bodhisattva direkt studieren, nach eigenem Zustand und nach dem Zustand von den anderen, was rechter Wandel ist und was schlechter Wandel ist, und die Wesen zu rechten Wandel bringen. Das ist höchste Medizin. So sollte Tutu lernen. Der große Arzt hat ein Laborator. Welches Laborator? Sich selbst. In sich selbst experimentiert, sieht, was für ihn heilsam ist. Heutzutage, die Ärzte sind nicht so, aber in alten China, in Indien, die Ärzte haben immer nur mit sich selbst experimentiert. Wie alle Medikamente an sich genommen, mit Yoga experimentiert, mit Qigong, mit Tai Chi, damit sie sehen, wie man optimal die Energien für eigene Wohl und für Wohl von anderen anwenden kann. Dann, das sind wahre Ärzte. Sonst, die heißen Ärzte, aber sind nicht wahre Ärzte. Diese Bedeutung von Medizin im Chinesischen, Yixue, ist diese Bedeutung. Diese chinesische Zeichnung hat auch diese Bedeutung. Und deswegen erlernt auch über Architektur, über alle verschiedenen Dharmas, die Heilsame in die Welt bringen können. Deswegen, ich mache Entschluss oder Geliebte, dass ich alle Dharmas lernen werde. Jungsen Upien Shientu, Faman Utien Shientu, Faman Uliang Shien Shie, Faman Uliang, auch Medizin, alles. Besonders Linguistik, der Buddha kann alle Sprachen, Grammatik, Logik, Medizin, was kommt noch dazu? Architektur. Und Shabda, die, wie sagt man Shabda? Geisteslernen. Adhyatmika Vidya. Adhyatmika Vidya heißt diese Yoga. Ein Bodhisattva soll Yoga meistern. Samadhi meistern. Wenn er Samadhi gemeistert hat, dann seine Medizin wird auch an hohe Niveau. Dann kann er studieren auch die verschiedenen Meridianen. durch Konzentration der Kanzibirize. Wie haben Sie die Meridianen, Wissen von Meridianen, wie haben Sie entwickelt? Tutu? Zwei Sachen, auf Grundlage von Yoga und auf Grundlage in alten China. Diese Kriminellen wurden lebendig, in kleine geschnitten. Deswegen in Autopsie, in Medizin nur auf Toten. Aber in alten China, diese Lingqi, diese für die sehr gefährlichen Kriminellen, die wurden lebendig geschnitten, oder wie sagt man, Autopsie. Und dann, sie konnten sehen, weil sie auch sehr gute Konzentration hatten, auf den Lebendigen, nicht an Leichen, diese Energien, wie sie sich, wie im Körper, wie sie funktionieren. Wunderbare Wissenschaft. Also, der Bodhisattva übt diese Vollkommenheiten, damit er Hindernisse beseitigt, damit er sich anpasst an die nicht unterscheidende Weisheit, damit er die Gelübde erfolgreich macht und damit er in besseren Zuständen, indem er versteht, Gesetz von Karma, er wird immer in besseren und besseren Umständen geboren, damit er maximal den Wesen helfen kann. Also vier wichtigsten Aspekte. Tutu. Welche? Erste. Hindernisse beseitigen. Zweite. Sich an nicht unterscheidende Weisheit anpassen. Dritte. Geliebte, erfolgreich. Vierte. In besseren Umständen geboren werden, damit Maximum denn für die Wesen positive Taten machen kann. Und das kann er nur machen, indem er Taten macht, ohne Anhaftung an die Taten. Das ist gemein, das ist Geheimnis von dem Weg von Bodhisattva. Er tut, aber haftet nicht. Das ist selbe Philosophie wie Bhagavad Gita. Bhagavad Gita hat viel gemeinsam mit dem Bodhisattva-Weg. Ja, Bodhisattva, seine Übung von Vollkommenheiten hängt von Taten ab. Er übt immer Taten, aber er hängt nicht an die Resultate von den Taten. Deswegen kann er in allen Umständen allmählich positiv wirken und reibungslos funktionieren. Er tut, aber hängt nicht an den Resultaten von seinem Tun. Wenn er Erfolg ist, hat, er freut sich nicht. Wenn er nicht Erfolg hat, er wird nicht bedrückt. Aber er lernt von allen Situationen. Warum? Weil er Wohltätigkeiten ausübt, ohne Beachtung von äußeren Anschein. Hier wird es übersetzt. Und wie kann er das machen? Auf Grundlage von Verständnis von den drei Samadhis, die zu Nirvana führen. Welche drei Samadhis? Animitta, Apranihita, Shunyata. Animitta heißt? Ohne Abbildung. Apranihita, ohne Wunsch. Shunyata, Leerheit. Das sind die drei Eingänge zu Nirvana. Wenn jemand Nirvana erreicht, erreicht Nirvana nur diese drei Pforten. Andere Pforte gibt es nicht. In der Tat, diese drei Pforte sind drei Aspekte von nirvanischem Dasein. Wenn jemand Nirvana erreicht, er hat kein Anhaften an Abbildungen von Objekten, er hat keinen Wunsch und er bleibt in der Leerheit. So, auf diese Weise, dann kann der Bodhisattva erreichen das, was sich nicht erreichen lässt, und das ist die höchste Erleuchtung. Höchste Erleuchtung ist die Erleuchtung, die sich paradoxal nicht erreichen lässt. Warum lässt sich nicht erreichen? Weil der Bodhisattva immer meditiert über Nirvana als natürlicher Zustand von allen Wesen. Und natürlicher Zustand von allen Wesen kann man nicht erreichen. Er muss immer da sein. Deswegen in der Mahayana-Lehre, in der traditionellen Buddhismus, gibt es zwei Nirvanas. Nirvana Mitres, das ist ein Arahat, der noch lebt. Nirvana ohne Rest, der Bodhisattva geliebte, alle Wesen zu Nirvana ohne Rest zu bringen. Das ist Zustand, wenn der Arahat stirbt, dann nicht bleibt, was man anhaften kann. Und dann im Mahayana gibt es noch zwei andere Nirvana, natürliche Nirvana. Das, was nicht geboren wurde, es muss immer da sein. Und was immer da ist, kann man nicht erreichen. Ist das logisch? Und und dann Nirvana von der Bodhisattva ist welche Nirvana? Wu Suo Ju Shen Qi Shi, wie Manling hat gesagt. Ja. Bleibt nirgendwo und lässt seinen Geist auf natürliche Weise entstehen. So erreicht der Bodhisattva Nirvana. So erreicht der Bodhisattva den Zustand von vollkommenem Buddha, indem er übt, was hier geschrieben wird. Er sollte Wohltätigkeit ausüben, ohne Beachtung von äußeren Anschein, ohne Beachtung von Klang, Geruch, Berührung, Geschmack oder irgendeiner Eigenschaft. Subhuti, so sollte der Bodhisattva Wohltätigkeit ausüben, ohne Anhaftung. Warum? In so einem Fall ist sein Verdienst nicht zu ermessen. Warum ist so sein Verdienst nicht zu ermessen? Wenn er von Anhaftung an Zeichen von den Objekten kommt, Relativität. Was relativ ist, ist immer begrenzt, weil es zusammengesetzt ist. Wenn aber er an keinen äußeren Anschein haftet, dann ist er in Dimension, das unbegrenzt ist, das sich nicht definieren lässt. Welche Dimension ist Dimension, das sich nicht definieren lässt? Dimension von Raum. Raum ist da, aber seine Dimension lässt sich nicht definieren. Wenn ein Haus da ist, der Haus fällt, wie sagt man, der Haus stürzt ein, Raum stürzt auch ein. Nein. Warum? Weil Raum ist unbegrenzt. Obwohl er Begrenzung ist von allen Gegenständen, er selbst ist unbegrenzt. Genauso der Geist. Er begrenzt alles, alles was wir erfahren durch den Geist. Aber der Geist selbst ist nicht begrenzt durch die Objekte. Die Objekte begrenzen nicht den Geist, genauso wie sie begrenzen nicht Raum. Deswegen Raum ist etwas, was man nicht anhaften kann, nicht fassen kann. Raum ist auch etwas, was man nicht fassen kann. Geist hat einen Namen, aber man kann es nicht fassen. Raum hat auch einen Namen, man kann es nicht fassen. Wenn man diese Dimension des Geistes versteht, dann sein Verdienst wird nicht zu ermessen. Wenn man nicht diese Dimension des Geistes versteht, dann sein Verdienst wird immer begrenzt. Warum? Weil der Geist selbst hat keine Begrenzungen. Die Begrenzungen des Geistes sind die Begrenzungen, die wir ihm gegeben haben. Aber er hat keine Begrenzungen. Wenn man Wohltätigkeit übt, ohne Beachtung von unserem äußeren Anschein, man befindet sich in diesem grenzlosen Dimension, die sich nicht ermessen lässt, dann, wenn man sich mit in dieser Dimension, wenn man dann tut, dann tut man in dem Sinne, sodass sein Verdienst ist nicht zu ermessen. Wenn Bodhidharma nach China kam, was geschah? Tutu kann diese Geschichte? Er wurde von dem Kaiser Wu von Liang eingeladen. Und der Kaiser Wu von Liang, er war sehr, sehr berühmter Wohltäter. Er hat Tausende von verschiedenen Klostern und Pagodas gebaut. Er hat Tausende und Tausende von Mönchen ordinieren lassen. Aber er war sehr stolz auf seine Wohltätigkeit. Weil er war noch ein Putujana. Unerleuchteter. Aber er hatte großes Vertrauen in die Lehre von Buddha. Dann Bodhidharma, als er nach China kam, er wurde ein bisschen berühmt schon. Dann der Kaiser hat gehört, dass aus Indien ein großer Yogi ist gekommen. Hm? Dann hat er ihn gleich rufen lassen zu ihm. Dann der Bodhidharma kam zu ihm und er hat ihn gleich gefragt, ich habe so viele Kloster, so viele Pagodas, so viele Mönche ordinieren lassen, was ist mein Verdienst? Dann der Bodhidharma, was antwortet er? Kein Verdienst. Oh ja, kein Verdienst. Dann der war sehr beleidigt. Wie kann diese Barbar aus Wester zu einem Kaiser so sprechen? Dann fühlte er sich sehr, sehr beleidigt. Dann sagt er, ha? Wer steht da vor mir? Hm? Pusche, ich unterscheide mich, ich weiß nicht. Dann, er hat ihn wegjagen lassen. Hm? So eine, der gut für nichts. Dann der Bodhidharma, indem er von dem Kaiser weggejagt wurde, das einfache Volk sah, er sah so schwarz aus und wie ein Teufel große Augen, dann sie haben ihn vergiftet. Hm? Und dann ging er in der Nähe von Luoyang, hm? Shaolinse, saß er 9 Jahre lang. Hm? Erst hat er durch übernatürliche Kräfte, durch Yangtze auf andere Ufer, dann ging er nach Luoyang und 9 Jahre lang saß er gegen Piqua, gegen Iberwan, meditierend und inzwischen Qigong gemacht, die Übungen, die wir morgen machen, das sind diese Übungen von Bodhidharma für Entgiftung von dem Körper. Dann diese Übungen hat er geübt, dann wurde sein Körper alles gereinigt, glanzend. Hm? Dann die Leute haben in ihm Vertrauen. Hm? Und so seine Mission wurde erfolgreich. Er hat dann seine Lehre wiedergegeben. Hm? Wenn die Zeit reif war. Das heißt, er hat nichts anderes als diese Bedeutung gelehrt. Wenn man am Resultat von Taten anhaftet, dann diese Taten haben nur kleine Potenzial, indem sie immer nur mit samsarischem Dasein verbunden sind. Aber wenn man diese unbegrenzte Dimension des Geistes versteht, dann wird man auch unermessliche Dimension von Verdienst, von Nirvana verstehen können. Hm? Und dann, auch wenn man kleine Wohltätigkeit übt mit diesem Geist, wird es zu großem Verdienst bringen können. Aber wenn man auch große Wohltätigkeit übt mit Dimension, dadurch werde ich das und das und das erreichen. Hm? Dann, das ist nur samsarischer Geist. Und samsarischer Geist ist immer mit Leiden von Vergänglichkeit verbunden. Hm? Das ist hier gemeint. Und jetzt kommen wir dann zur nächsten Frage. Ich habe das dann so schon verbindet. Subhuti, was denkst du? Kannst du den gesamten Raum ausmessen, der sich ostwärts ausbreitet? Geist in der Mahayana-Lehre wird immer mit Raum verglichen. Hm? Und Raum in der Mahayana-Lehre wird sehr oft mit Nirvana verglichen, mit Soheit verglichen, mit Leerheit verglichen, mit Bhutakoti, mit dem wahren Zustand der Dinge, wie sie wirklich sind, verglichen. Das ist etwas, was sehr klar verstanden werden muss. Deswegen, nachdem der Buddha hat erwähnt, diese Dimension, die kommt von Ausübung von den drei Samadhis, von Nichtabbildung, von Nichtwunsch und Leerheit, die auf Nirvikalpa Jnana, auf nicht unterscheidenden Wissen basiert sind. Dann erklärt er Raum. Eigentlich, was er erklärt, ist nichts anderes als diese nirvanische Dimension des Geistes. Das so wie Raum ist. Raum hat Name, aber man kann es nicht fassen. Genauso Geist hat Name, aber man kann es nicht fassen. Das, was man fassen kann, ist nur dieser samsarische Geist, dieser nirvanische Geist, obwohl er immer da sein muss. Wenn er nicht da wäre, dann der Weg würde keinen Sinn haben. Indem Nirvana da ist, dann der Weg hat einen Sinn. Und diese nirvanische Dimension des Geistes lässt sich dann mit Raum vergleichen. Warum? Indem dieser nirvanische Geist nicht entsteht und nicht vergeht, ist es unbegrenzt. Also, Subhuti, was denkst du? Kannst du den gesamten Raum ausmessen, der sich auswärts ausbreitet? Nein, Erhabene, ich kann es nicht. Kannst du, Subhuti, den gesamten Raum ausmessen, der sich südwärts, westwärts, nordwärts oder irgendeine andere Richtung ausbreitet, Nadir oder Zenit einbegriffen? Nein, Erhabene, ich kann es nicht. Genauso, was hier gemeint ist, ist nichts anderes als diese Dimension von Soheit. Kann man Soheit in Osten messen? Kann man Soheit in Westen? Alle Sachen sind Soheit. Und Soheit ist eigentlich die Natur des Geistes. Er nur reflektiert die Sachen, wie sie sind. Nun, Subhuti, ebenso unermesslich ist der Verdienst des Bodhisattva, der Wohltätigkeit ohne Anhaftung an Erscheinungen ausübt. Warum? Sobald man an irgendwelche Merkmale anhaftet, was geschieht? Welcher Zustand geschieht? Tutu? Vergänglichkeit. Wovon geschieht Vergänglichkeit? Indem man Merkmale von den Dingen fasst. Wenn man keine Merkmale von den Dingen fasst, wie kommt man zur Vergänglichkeit? Kommt man nicht. Nur wenn Merkmal von den Dingen gefasst wird, erscheint was? Erscheint Geistesprozess. Wo fängt der Geistesprozess an? Mit Manasikara, mit im Geiste machen, Aufmerksamkeit. Wenn wir auf etwas Aufmerksamkeit lenken, wir fassen Merkmal von dem Ding und dann wird es durch Geist bearbeitet. Ist das nicht so? Der Buddha ist nach der Philosophie von Mahayana ist eben einer, der keine Aufmerksamkeit übt. Er nur reflektiert die Dinge, wie sie wirklich sind. Der Buddha hat auch keine Vitarka-Vichara, weil er braucht nicht die Dinge untersuchen. Er nur reflektiert sie, wie sie wirklich sind. Deswegen, ohne Merkmale, man nähert sich der wahren Natur des Geistes. Die wahre Natur des Geistes ist ohne Eigenschaften. Genauso wie Raum ohne Eigenschaften ist, wahre Natur des Geistes, was hier gelehrt ist, ist auch ohne Eigenschaften. Die Eigenschaften machen das, was die sind verantwortlich für Natur des Geistes. Und die Eigenschaften kommen von Empfang von den Merkmalen von den Dingen. Empfang führt zu Wahrnehmung, Wahrnehmung führt zu Unterscheidung. Unterscheidung führt dann zu Geistesprozessen. Dann so lange man anhaftet an Merkmale von den Dingen, was immer positive Wohltätigkeit man übt, dann die potenziell von dieser Wohltätigkeit, indem es mit dem vergänglichen Geist, mit dem Geist, das entsteht und vergeht, verbunden ist, mit samsarischem Geist, das wird dann kleine Wirkung haben. Aber wenn wir Wohltätigkeit üben, ohne an Merkmale von den Dingen anzuhaften, dann diese potenziell von dieser Tätigkeit wird dann unermesslich, so wie Raum. Das ist die Bedeutung von was hier eigentlich erklärt wird. So wie der Raum existiert, aber keine eigene Natur hat, keine Eigenschaften hat, genauso der Geist, wahre Geist existiert, aber hat überhaupt keine eigene Eigenschaften. Wenn man diesen Geist versteht und mit diesem Geist Wohltätigkeit übt, dann die Resultate von dieser Wohltätigkeit lassen sich nicht messen, so wie Raum in allen Richtungen. Und heute bleiben wir da. Sonst zu viele Informationen sind schwer zu verdauen, besonders diese Sache ist nicht so leicht zu verstehen. Dann bitte denken Sie darüber, meditieren Sie darüber und nächste Meditation wird von 4:15 bis 6, ja? Und 6 Hamham. Okay? Dann 7 Uhr Fragen und Antworten, ein bisschen Rezitation und dann Hayaya. Und haben wir ein schönes Leben mit Meditation und ein bisschen Weisheit. Und Fußball. Und mit ein bisschen Fußball. Alles mit Wissensklarheit.